Läuft. Geborgt oder dir einen nagelneuen Revolver besorgt, kriegst du immer eine Axt oder einen Spaten und träumst du heimlich sogar von Handgranaten. Du hättest gerne Bomben und natürlich Kanonen, die richtest du auf Häuser, wo Leute drin wohnen. Wie ein Schuss, da ein Schuss, Alter, das summiert sich. Am besten holst du dir gleich eine AK-47. Lass die Leute leben und bring sie nicht alle um. Diese Menschen sind auch unser Publikum. Wenn du sie alle umbringst, ja, dann sind sie tot. Dann gibt es unsere Platte im Sonderangebot. Darin glaub ich, was Menschen töten ist Sünde. Doch glaub mir, Kumpel, ich hab wirklich meine Gründe. Menschen nerven, darum kriegen sie Keile. Menschen nerven noch mehr als Drahtseile. Ich hacke ihre Beine ab und werf sie in die Themse. Es gibt keinen Menschen, für den ich bremse. Immer diese Menschen, die schlimmsten von den Säugern. Es redet draußen doch keiner von den Schlagzeugern. Menschen müssen sterben, alle Menschen, die sind dran. Menschen müssen sterben, damit ich leben kann. Menschen müssen sterben, sonst sitzt sie niemals still. Menschen müssen sterben. Baby, kill, kill, kill. Aber Leichen kannst du nicht mit Lebenden vergleichen. Sie sind sehr schwer zu erreichen. Das sind diese Bleichen, die nur reichen, um die Wand damit zu streichen. Du machst mir wirklich etwas Angst, lieber Bela. Du hast kein Gewissen, das war mir schon vorher klar. Aber wer weiß, vielleicht hast du ja Glück. Und die Toten kommen irgendwann als Zombies zurück. Lass die Leute leben und schlachte sie nicht ab. Die meisten Leute liegen nämlich nicht so gerne im Grab. Denn da gibt es nun mal, wer wüsste das nicht? Kein Strom, kein fließend Wasser, kein Klo und kein Licht. Lass die Leute leben, du sollst sie nicht zerteilen. Nur um dich dann an den Leichen teilen aufzugeilen. Lass die Leute leben und sei nicht so gemein. Sie sterben irgendwann sowieso von allein. Ha, Bela, ne? Überzeugt das nicht. Farin, gib mir drei. Einwandfrei.